Die internationale Pyongyanger Wissenschaftlich-Technische Messe in Bereichen Möbel und Baumaterialien wurde am 6. Oktober im Palast der Wissenschaft und Technologie eröffnet. Ausgestellt sind von über 100 Organisationen aus verschiedenen Ländern und Regionen der Welt, darunter auch der DVRK, multifunktionelle Möbel mit großer Nützlichkeit und grüne und funktionelle Baumaterialien, die für die menschliche Gesundheit und den Umweltschutz günstig sind. An der feierlichen Eröffnung nahmen die Mitarbeiter, Forscher und Lehrer der Komitees, Ministerien, zentralen Institutionen, wissenschaftlichen und pädagogischen Organe und benachbarten Bereiche Koreas sowie die Delegationen vieler Länder und Regionen der Welt und die ausländischen Diplomaten in der DVRK teil. Die Messe dauert bis zum 20. Oktober.